an Facebook. Da scheiden sich ja irgendwie die Geister. Für viele junge Leute, da ist es einfach irgendwie ein Teil ihres Lebens und ein praktisches Werkzeug, mit dem man mit Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben kann. Für viele Politiker und Datenschützer ist es dagegen sowas wie ihr liebster Feind. Sie warnen vor allem vor Datenschutzrisiken, wenn Menschen dort massenhaft intime Daten über ihre Vorlieben und Interessen teilen. Tja, und das Bundesjustizministerium, das ja auch für den Verbraucherschutz zuständig ist, das warnt jetzt vor Betrugsversuchen mit Facebook-Profilen und will, dass das Unternehmen die Nutzer besser schützt. Dazu die Frage an Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Steiner, was soll denn da jetzt konkret passiert sein? Das klingt ja erstmal ganz schön wild. Ja, das ist tatsächlich auch ganz schön wild, muss man sagen. Denn Kriminelle versuchen über eben Fake-Profile, also falsche, vorgetäuschte Profile, an Handynummern zu gelangen, um dann diese Telefonnummern von Mobiltelefonen, um diese dann zu nutzen, um dann auf Kosten der eigentlichen Inhaber dieser Nummern, der eigentlichen Nutzer dieser Nummern, ja, letzten Endes shoppen zu gehen, könnte man sagen. Also auf gut Deutsch, es wird erstellt ein Fake-Profil von jemandem, der mit jemandem anders befreundet ist und dann wiederum, dann wird versucht, darüber an die Handynummer zu gelangen von wiederum einem Dritten. Also man kann sich das so vorstellen, Herr Römermann, ich frage jetzt Sie, haben Sie zufälligerweise die Handynummer vom Kollegen XY zur Verfügung für mich? Und dann benutze ich diese Handynummer letzten Endes für eben unautorisiertes Einkaufen. Das ist Identitätsdiebstahl, es ist Betrug und das ist sehr schwer einzudämmen. Und warum sich jetzt das Verbraucherschutzministerium dort eingeschaltet hat, ist, dass der parlamentarische Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium Ulrich Kälber nun fordert, dass Facebook seinerseits geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen soll, um eben die Bildung von Fake-Profilen und Identitätsdiebstähle direkt zu verhindern. Es ist so, dass Facebook bislang solche Fake-Profile eigentlich nur sperrt, wenn denn die Nutzer darauf aufmerksam machen, aber nicht zwangsläufig zur Anzeige bringt. Und da bewegen wir uns dann ein bisschen in dem Bereich, wo es dann auch im größeren Rahmen ist, nämlich bei der Frage, wie arbeitet eigentlich Facebook und wie arbeitet Facebook eigentlich auch mit offiziellen Behörden zusammen? Was für Verhaltenstipps kann man da jetzt Verbrauchern mit auf den Weg geben? Also Verhaltenstipps an den Verbraucher sind in dem Fall relativ einfach. Schlicht und einfach skeptisch sein, wenn man eine Freundschaftsanfrage bekommt von jemandem, den man bislang eigentlich nicht auf Facebook vermutet hatte. Und wenn jemand nach Handynummern fragt, dann besonders sparsam damit umgehen. Vielleicht doch erst einmal nochmal nachfragen, ob es denn auch wirklich die Person ist. Also bei demjenigen, der dieser vorgibt zu sein, nachzufragen. Das kann diese ganze Geschichte schon sehr abkürzen. Und zwar nicht per Facebook nachfragen. Möglichst nicht per Facebook nachfragen, da würde man ja wohl das Fake-Profil fragen. Genau. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das Justizministerium Facebook jetzt aufs Korn nimmt. Ist das eher Zufall oder was steckt dahinter? Da muss man sagen, das ist dieser Gesamtkomplex. Ich hatte es eben schon ein bisschen angesprochen. Also die Frage, wie sich Facebook gegenüber Behörden und die in der Zusammenarbeit mit Behörden verhält und wie es eigentlich seine Nutzer schützt. Es ist so, dass das Verbraucherschutzministerium doch bei Facebook offensichtlich davon ausgeht, dass die schlicht und einfach zu wenig tun, um tatsächlich am Ende eben Missständen, die es zweifelsohne eben auch auf der Plattform gibt, das bestreitet Facebook auch gar nicht, dieser Herr zu werden. Das ist zum einen natürlich dieser ganze Komplex, von dem wir in den vergangenen Monaten häufig gehört haben, der sogenannten Hassrede, also eben Aufruf zu Gewalt, Hass und anderen Dingen. Da gibt es auch den Vorwurf, dass Facebook auch dort nicht eng genug eben mit den Behörden zusammenarbeiten würde, beispielsweise wenn es um Volksverhetzung geht. Und das ist dieser Gesamtkomplex, bei dem man ganz klar sagen muss, da fordert eben Heiko Maas als Justiz- und Verbraucherschutzminister und eben auch sein gesamtes Ministerium wesentlich mehr von Facebook. Bislang wiederum sagt Facebook an vielen Stellen, nun ja, wir machen doch schon ganz, ganz viel. Allerdings vielleicht nicht unbedingt das, was eben Herr Maas und seine Mitarbeiter von ihnen erwarten. Das Bundesjustizministerium warnt vor Identitätsdiebstahl bei Facebook. Informationen waren das von Falk Steiner. Vielen Dank für das Gespräch.